Ich möchte auch mal nach Kiew. Ich reise furchtbar gern. Am liebsten mit meinem Lader. Fahren Sie Auto? Ich habe im vorigen Jahr meinen Führerschein gemacht. Mein Mann sagt, ich fahre viel schneller und vorsichtiger als er. Wie die meisten weiblichen Fahrer.